Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gut, heutige Mittwochssitzung, 3. April 2013. Möchte euch noch bitten, euch in PET in die Mitgliederliste, AG-Mitgliederliste einzutragen oder Gästeliste. Wir gehen mal ganz schnell durch das Organisatorische. Aufnahme mache ich, den Link stelle ich dann nachher hier wieder mit rein. Wortmeldung bitte im PET 240. Bitte beide PETs, Rudi. Ja, wie immer mit der linken Maustaste auf das C im Mumble neben den Raum AG Geldordnung klicken, dort sind beide PETs. Verabschiedung, Protokoll, letzte Sitzung. Link ist im Tagesordnungspad. Gibt es da irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder sonstiges? Dann ist ja, ich möchte noch einen Tagesordnungspunkt hinzufügen. Ja, das kannst du jederzeit, aber nicht im Protokoll der letzten Sitzung, oder? Nee, ist schon okay. Gut, Übersicht offene Aufgaben, Projekte, gibt es da was Neues? Übersicht offene Projekte, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das passt. Die 8 Schülerfragen für die AK interne Bildung müssten bearbeitet werden. Ich habe eigentlich mit Rolf Müller, mit Lilly und auch mit Piratus darüber gesprochen, aber ich weiß immer noch nicht, ob das in Gang gekommen ist. Ja, sind ja alle drei nicht da. Piratus ist heute überhaupt nicht erreichbar, hat mir gemailt, dass er irgendwie weg ist, erst Freitag wieder da ist. Und ich weiß nicht, ob es drin steht. Ich habe das Pad mal aufgemacht. Ich war bei der letzten Sitzung nicht da, ich war ja bei der AG Europa letzte Woche. Letzter Eintrag ist aus der Sitzung vom 13. März. Vielleicht solltest du das dann in dem Pad mal eintragen, dass das noch ein offenes Ding ist und dann nochmal die drei ansprechen. Ja, ich bleib dran. Also in unserem Tagesordnungspad Zeile 45 ist Übersicht offene Aufgaben, Projekte und da ist der Link zu dem Pad und da könntest du dann unten zum Beispiel das mit den 8 Fragen da reinpacken. Gut, dann Protokollführer wie gehabt. Hat jemand andere Vorschläge? Dem ist nicht so. Versammlungsleiter stelle ich mich mal ausnahmsweise zur Verfügung. Hat jemand was dagegen? Dem ist auch nicht so. Eine Festlegung Tagesordnungspunkte. Ich würde sagen, geht mal schnell durch da. Das sind ja nur ein paar. Dann könnt ihr schnell eure Punkte vergeben. Insgesamt 3 Punkte. Maximal pro Top 3 Punkte. Die Tops beginnen bei 60, richtig? Yep. Also bei dem Top auf 75 mit der Terminhauptsitzung, da habe ich in Erinnerung letzte Woche in der AG Europa, dass wir das vertagt haben, bis die AG Wirtschaft ihre Koordinatoren gewählt hat. So müsste das eigentlich nicht gemacht werden. Ich weiß nicht, wer das reingemacht hat. Das war ich. Da waren wir dabei, erst einmal, dass die Koordinatoren sich zusammensetzen von den drei AGs dann und dann eine Vorbesprechung machen, bevor das überhaupt zum Thema wird, Rudi. Weil heute hat der Exile eine Mail über unsere Mailingliste geschickt und dort eben ein Meinungsbild der AG Europa wurde dort vorgestellt und Ergebnis AG Geldordnung und Finanzpolitik fragen, ob eine Verlegung auf Dienstag für sie möglich ist. Ja, wir haben solche Abstimmungen gemacht, aber wir haben, nachdem das gemacht worden ist, dann das beschlossen, was ich eben gesagt habe, abzuwarten, Koordinatorenwahl, AG Wirtschaft und erstmal die Koordinatoren aus allen drei AGs sollen sich zusammensetzen, um da zu sehen, bevor wir dann das in die Gruppen tragen. Also ein bisschen zu früh einfach. Wenn wir dann schon beim Top sind, ich habe das anders in Erinnerung und mit den Wirtschaftspiraten machen wir sowas, bis die Koordinatoren stehen und das Meinungsbild in der AG Europa ging dahingehend, dass er die Geldordnung umziehen soll. Das wäre vielleicht sogar besser für die Geldordnung, weil mittwochs ist ja zusätzlich die Bundesvorstandssitzung und die ist ja schon eine harte Konkurrenz, was Aufmerksamkeit angeht. Und da könnten wir vielleicht dann mit einer Dienstagssitzung sogar mehr Leute erreichen. Dann plädiere ich aber nochmal dafür, sie trotzdem zu verlegen, Rudi, wegen der geringen Teilnehmerzahl. Heute kriegt man da so kein repräsentatives Ergebnis. Was verlegen? In der geringen Teilnehmerzahl. Das Meinungsbild jetzt hier, oder was? Ja. Meinungsbild ist doch kein Ergebnis, ist doch nur ein Meinungsbild. Okay. So, habt ihr alle eure Punkte vergeben? Nee. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Ich hab geredet. Ich hab geredet und abgestimmt. Plus 1. Also wir können auch von oben nach unten durchmarschieren, dann sparen wir uns das mit dem Abstimmen. Plus eins. Georg? Gegenrede. Bitte? Georg. Wir hatten, der Versammlungsleiter hat das Meinungsbild für die Top, wie soll ich sagen, eröffnet und es stehen jetzt Punkte drin und wenn es halt weniger sind, dann sind es halt weniger. Und dann müssen wir aber sortieren. Ja. Und, ja. Moment noch, Rudi, ein drittes Mal versuche ich es. Georg, bist du da? Ja, hallo. Ja, du sollst abstimmen wegen dem Top. Du hast ja gerade einen reingetragen, da habe ich auch Punkte vergeben. Ich wollte dich bloß sagen, dass du abstimmst, bevor der Rudi die Abstimmung für die Tops beendet. Ja, aber mir ist es egal, deswegen stimme ich nicht ab. Ich bin da und mir ist egal, welcher Punkt zuerst kommt und welcher zuletzt. Okay, 15 Sekunden gebe ich euch noch für die Abstimmung. Gib mir ein paar Stimmen für meine Tops, die gehen ganz schnell. Welches sind das? Ich will meine Tops vorne haben, Cosmic, Mann. Demokratie ist schwierig. Wo ist denn der Arne hin? Er hat sich verabschiedet. So, 15 Sekunden sind seit 20 Sekunden um. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Top-Termin Hauptsitzung. Der hat 7 Stimmen bekommen. Und während darüber gesprochen wird, könnte ich dann schon mal anfangen, die anderen Tops zu sortieren. Denkt ihr bitte dran, dass ihr im Wortmeldungspad euch dann eintragt, damit das dann vernünftig auch abläuft hier. Also es geht ja eigentlich nur darum, jetzt ein Meinungsbild zu machen. Ich könnte übrigens zu dem Meinungsbild noch was sagen vorher. Wenn wir es auf Dienstag verschieben, müsst ihr euch einen anderen Versammlungsleiter suchen. Ich wusste doch, dass da irgendwas war. Und Donnerstag? Auch. Mittwoch ist mein freier Tag, da kann ich rechtzeitig hier sein. Tja, wenn das kein K.O.-Kriterium ist. Matthias, was machst du den Tag? Ich weiß gar nicht, auf was du hinaus willst. Das weiß ich doch sehr wohl. Ja, es wird ein Meinungsbild gefordert. Also wäre schön, wenn sich dann die Leute dort eintragen. Aber es geht natürlich nur entweder AG... Naja, nee. Okay, kann man natürlich beides machen, logisch, ja. So, alle mit Meinungsbild fertig. Dann können wir das ja an die AG Europa weiterleiten. Das übernehme ich dann. Es ist also... So wie ich das hier im Moment sehe, ziemlich ausgeglichen. Kommen wir zu Top 2, Mumble-Diskussion-Termine. Wer hat das eingestellt? Das war ich. Bitte. Also auch ohne deine Stimmen in Top 2 geworden. Okay, also ich habe die Nene gestern angemeldet, die hat mir heute prompt geantwortet. Ich habe die Antwort auch schon an AMT und Matthias weitergeleitet. Ich wollte euch nur kurz darüber informieren. Also sie hat uns den 18.11., ist ein Donnerstag, was ist mit mir los? 18.04. ist ein Donnerstag vorgeschlagen. Finde ich gut, ist also so in circa 2 Wochen. Und den 16. für ein Vorgespräch. Vorgespräch halte ich deswegen für gut, weil es, glaube ich, viele Themen gibt, ob es jetzt, sage ich mal, die oft angesprochene Thematik ist Berliner Wirtschaftspiraten, wo sie ja auch ein bisschen drin ist, oder, sage ich mal, Geldpolitik, die Situation mit den Sprechern in der Piratenpartei. Also da, glaube ich, gibt es ganz viele Punkte, wo man sich ein bisschen vorher abstimmen sollte und kann. Denn ich fände es auch wichtig, wenn dieses Podiumsgespräch, auch so strukturiert verläuft, dass man das so ein bisschen auch als Eigenwerbung oder als Wahlkampfwerbung nutzen kann, die Aufzeichnung dann. Ich glaube, die Nene, also das Herz schlägt bei ihr auf der richtigen Seite. Also ich glaube, dass wir echt Glück haben, dass sie in Berlin da auf Platz 1 gewählt wurde. Also für uns als AG Geldordnung, glaube ich, sehr positiv. Und ja, also das wäre soweit mein Vorschlag, dass wir mit am 16. mit ihr dann Vorgespräch machen. Deswegen meine Frage an Matthias und AMT. Könnt ihr ja bestimmt einrichten. Frage 1 und an Frage 2, ist der 18.04. für euch alle in Ordnung oder spricht irgendwas gegen diesen Termin? Das wäre eigentlich alles. 8.04. hast du gerade gesagt? 18. Lass mich mal kurz nachschauen. Also ich bin nächste Woche nicht verfügbar, dann aber wieder da. Welcher Wochentag ist es? Donnerstag. Nur da müsste ich wieder da sein, das sollte passen. Also ich muss da ein paar Sachen dazu sagen. Also erst einmal ist es ein ganz anderes Gespräch, als was wir bisher unter Kaminzimmer- oder Podiumsdiskussion geführt haben. Von Grillfesten will ich gar nicht reden. Das hat eine ganz andere Bedeutung, mit ganz anderen Inhalten. Das mal zu allererst. Ich würde hier fast vorschlagen, Michael, ob da nicht der Koordinator der AG Wirtschaft, der Arne, das mit moderieren sollte, weil es gerade um den wichtigen Punkt der themenpolitischen Sprecher geht und weil es eigentlich nicht nur um Geldthema geht, sondern etwas darüber hinaus, weil sie wird ja sicherlich die Berliner Sicht oder ihre Sicht auf die wirtschafts- und geldpolitische Positionen mit uns diskutieren wollen. Das als zweiter Punkt. Also es ist ein ganz anderer Charakter, deswegen halte ich ein Vorgespräch auch für sehr, sehr sinnvoll, in welche Richtung es überhaupt geht und ob man nicht sogar noch für diesen Event einen ganz eigenständigen Namen dann irgendwie definiert, weil Podiumsdiskussion passt hier nicht, nach meiner Meinung. Es passt eigentlich gar nichts richtig dazu. Naja, Podiumsdiskussion haben wir eigentlich bei den anderen Terminen dann auch immer mehr sein lassen. Es ist eigentlich ein Podiumsgespräch. Ja, genau. Gespräch mit Cornelia Ott, oder mit Nene, Listenkandidatin 1 von Berlin, das so irgendwie, also fällt uns bestimmt noch was ein, einfach weil um den einzigartigen Charakter dieses Gesprächs dann auch zu symbolisieren. Genau, also ich denke halt, dass das vor allen Dingen jetzt auch im ersten Schritt für die Piraten intern ganz wichtig ist und könnte mir vorstellen, dass das eine sehr gut besuchte Veranstaltung wird. Ja, wenn man es einfach als Kamingespräch macht. Wichtig ist halt die Aufzeichnung und dass wir es dann als Podcast hochladen. Also ich möchte ganz gerne in diese Reihe mit reinstellen, ganz bewusst. Also ich möchte es jetzt nicht irgendwie so als ein, ich möchte es eigentlich am liebsten genau in der Konstellation so lassen. Das ist eben jetzt kein Kaminzimmergespräch, sondern das soll wirklich, das ist, sage ich mal, eine unserer Spitzenkandidatinnen in Sachen Wirtschaft und entsprechend sollte man das auch würdigen und das auch so darstellen. Wo besteht da genau die Gefahr? Ich sehe jetzt gerade Warnblinker leuchten, aber ich sehe noch nicht wogegen. Wie Warnblinker? Wie? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich Matthias auch falsch verstanden. Natürlich kannst du zu dem Zeitpunkt ja auch schon Koordinator sein, weil es ist ja nach dem 8.4., wo die Wahl da ist. Das habe ich natürlich jetzt gar nicht dazu gesagt. Insofern wird sich das dann sofort wieder erübrigen, was ich vorher gesagt habe, Michael. Also ich bin da gänzlich emotionslos. Ich habe da kein Problem damit. Die Frage ist bloß, warum ist es so wichtig, was für einen Status dieses Gespräch hat? Das verstehe ich allerdings auch nicht, außer dass eben Podiumsdiskussionen bei uns definiert sind als Podiumsdiskussionen mit Experten. Ja, es hat eher einen Gesprächscharakter und deswegen würde ich ja eher Rudi folgen, der vorhin das mit dem Kaminzimmer gesagt hat. Kaminzimmergespräch oder so, ja. Mit Nene. Und wir hatten ja auch mal gesagt, dass es oder angeregt, dass wir nicht nur die Nene zu so einem Gespräch einladen, sondern sämtliche Spitzenkandidaten aus allen Landesverbänden. Alle? Die Wirtschaftsaffinen? Ja, natürlich. Und das könnte man dann natürlich als Serie aufbauen. Ja, als nächstes wäre ganz klar die Melanie Kolskowski, wie die heißt, da aus NRW. Die ist ja auch, hat eine große Affinität zu unseren Themen, AG Steuer, AG Wirtschaft, war sie ja schon dabei. Die wäre gut, die wäre auch interessant, mal direkt anzusprechen. Wo sind die vorrätig, in welchem LV? NRW. Ja, also Hamburg oder welche Ecke? Hey, NRW ist doch nicht Hamburg. Nein, ich weiß. In Köln, glaube ich, ist sie. Darf ich jetzt rein. Also wir reden hier von Mumble-Gesprächen, ne? Also nicht irgendwie live oder so, sondern im Mumble-Treffen. Ja, davon gehe ich auch aus. Okay, also hier war die Frage 18.04., ob der Termin okay ist, beziehungsweise der ist ja wohl schon zugesagt und ob jetzt am 16. ein Vorgespräch gemacht werden soll. Michael und Matthias haben zugesagt. Gibt es noch irgendwas zu diesem Top? Dann kommt die Frage gestellt, wer ist das? Wer war das? Ja, das ist ja in der Zwischenzeit geklärt, ich habe es gesehen, aber du hast es ja gesagt, wer sie ist. Gut. Ich kann mir das löschen aus dem Protokoll. Genau. So, kommen wir zu Top 3. Euro-Krise und Lösungsvorschläge ist von Michael. Ich würde aber bitte Top 7 anschließen. Ich habe auch 3 Punkte. Und das knüpft ja auch an diesem Top, den Cosmic ja gerade auch genannt hat, an. Oh, sorry. Moment. Das ist ein Fehler von mir gewesen. Top 7. Ja, ich habe irgendwie bin ich habe ich gedacht, das wäre nur ein Punkt. Ja, den schieben wir natürlich hoch dann auf 3. Dann wird das eben jetzt Top 3 Themenbeauftragter. Das bist du dann. Ja, im Prinzip ist das ja die Anknüpfung oder auch sehr ähnlich gelagert, was Cosmic gerade gesagt hat. Und ich finde schon, dass die Wirtschaft einen Themenbeauftragter haben sollte. Und das dient ja dazu, ne, hier Melanie und die Kirsten Otte oder wie sie auch immer heißen mag, die zu befragen. Aber dennoch sollte man vorher also nicht da warten. Darum will ich auch ein Meinungsbild da auch jetzt einstellen, um zu sagen, nö, wir können ja auch mal aus unseren Reihen jemand schon mal vorab vorschlagen, ihn auch eventuell wählen lassen im Wiki oder diejenigen, die da Themenbeauftragte werden möchten, dass die quasi sich in der Wiki-Liste da eintragen, um dann zu sagen, ja, wir könnten auch jemand selber vorschlagen, der Themenbeauftragter werden könnte und das dem BUFO dann eben halt mitteilen. So, und dann, wenn natürlich dann Melanie oder auch die Cornelia Otte, ne, Conny Otte hinzukämen, dann könnten die sich ja auch in die Liste aktiv eintragen und dass wir also auch agieren und nicht nur passiv zuschauen bei der ganzen Veranstaltung. Paul, ich weiß nicht, ob du dann an der Sitzung nicht teilgenommen hast, aber da haben wir übrigens auch schon mehrfach drüber gesprochen, über das Thema, über den Punkt Themenbeauftragter, Sprecher für Piratenpartei. Und wir haben hier in der AG auch eine Wahl durchgeführt und wir haben AG-Sprecher, die für interne und externe Anfragen zur Verfügung stehen. Und der letzte Stand der Dinge war, dass wir versuchen wollten, uns zu vernetzen mit den anderen wirtschaftsaffinen AGs und aus dieser Gruppe gemeinsam jemanden vorzuschlagen, dem BUFO. Ja, dann sollten wir das auch verdichten. Ich glaube nicht, dass das so jedem klar ist. Ich hatte ja heute auch mit dem Arne gesprochen und so weiter. Und er hat mir das so nicht erklärt. Aber ich finde schon, das sollte man in dem Wiki auch nochmal klar machen, dass dann eben halt die Sprecher, die gewählt worden sind, dann eben, wenn eben hier Conny oder auch Melanie sich oder aus unseren Reihen, ich sage mal, keine Zustimmung bekommen, dann eben halt diejenigen, die gewählt worden sind, dass die auch dem BUFO dann vorgeschlagen werden. Das sollte man hier dann nochmal festhalten. Nee, das muss man ja nicht festhalten, weil das ja auch kein Beschluss ist, was du gerade gesagt hast. Also auf unserer Wiki-Seite steht gleich ganz prominent auf der ersten Seite, wer AG-Sprecher ist und dass er für interne und externe Anfragen zur Verfügung steht. Ja, und dann bin ich dafür, dass man sagt, okay, dann sollten wir auch aktiv dem BUFO dies vorschlagen, dass er dann auch der allgemeine Themenbeauftragte ist für die ganze Partei. Gestern sagte mir dann einer bei dem PolGF, bei der PolGF-Sitzung, wo Johannes Penade dabei ist, ja, das ist ja eigentlich nur eine AG-Geschichte, also etwas Privates, was ihr da macht und so weiter. Schön, wenn ihr da einen Sprecher habt, aber das ist noch lange keine Bewerbung für eben die Partei. Und das sollte auch dann da hervorgehen. Und dazu würde ich ganz gerne hier auch ein Meinungsbild mal anregen. Also bin ich dran oder ist jemand vor mir? Nein. Also ich verstehe deine Ungeduld. Ich war teilweise auch ungeduldig, Paul, aber die Vernetzung findet gerade statt. Die findet statt zwischen AG Europa, zwischen AG Geldordnung, auch zur AG Wirtschaft. Die wählen jetzt am Montag ihre Koordinatoren neu. Auch das bitte ich zu bedenken, das abzuwarten. Wir haben uns auf der Euvicon schon besprochen, also zumindest die Personen, die da waren. Wenn wir jetzt die Melanie und die Nene noch in Gesprächen, in Einzelgesprächen ebenfalls bei uns empfangen können, sind wir wieder ein Stück vorwärts gekommen und mehrere Leute von uns waren auch bei der AG Steuerpolitik und haben dorthin Kontakt aufgenommen. Es geht nämlich nicht darum, einen einzigen wirtschaftspolitischen Sprecher zu definieren, sondern die Tendenz geht ganz klar dahin, zu differenzieren zwischen drei Sektoren: Wirtschaft, Steuern und Geldpolitik oder ja, Finanzpolitik. Und deswegen macht es Sinn, diese Vernetzung im Augenblick vorwärts zu treiben. Wir sind ein bisschen später als die anderen Themenbeauftragten. Ja, stimmt, aus verschiedenen Gründen. Aber im Augenblick sehe ich eigentlich, dass das sehr gut vorwärts geht. Ich sehe keine Wirtschaftskompetenzen mehr jenseits von den genannten Gruppen. Das sind nur noch kleinere Gruppen in Hamburg. Wie gesagt, Berlin, wenn wir von der Nene berichten, und wir hatten ja den Franz Josef und schon mal in der Sitzung bei der AG Wirtschaft, und der Wischer berichtet uns immer davon. Und wer sonst noch in Wirtschaftsthemen halt hier sich berufen fühlt, der müsste eigentlich schon längst erkannt haben, dass er sich mit den genannten Bundes-AGs in Verbindung setzt, damit man das also mitbekommt, dass die halt sich für Wirtschaft oder für Geld oder für Steuern interessieren. Also das ist im Augenblick auf einem guten Weg. Wir brauchen da vielleicht noch 2-3 Wochen, aber dann könnte das soweit sein. Reicht dir das für diesen Punkt, Paul? So mag ich gerne eine Zusammenfassung haben mit dem Status Quo. Ich habe das ja auch in Zeile 78 nochmal reingeschrieben. Und jetzt ist das ja auch für mich auch klar. Und das ist dann nett, wenn das von der Tendenz so dann auch Raum greifen wird in Zukunft. Danke. Gut, kommen wir zum nächsten Top. Das ist Top 4 von Michael. Ja, also ich wollte 2 Sachen zur Abstimmung stellen. Ich wollte einerseits, ich wollte eine Sache zur Abstimmung stellen. Das ist meine Vorstellung zur Euro-Krise. Was ist die Euro-Krise mit den verschiedenen Dingen? Da könnt ihr auf die Wiki-Seite schauen und euch das mal zu Gemüte führen. Ich wollte das auch nochmal über die Mailingliste rüberschicken, um es als Mehrheitsmeinung der AG dann verwenden zu können. Und das zweite ist eine Diskussion, beziehungsweise eine weitere Ausarbeitung der Wiki-Seite auf Basis des AG-Geldordnungspad für die Geldsystemreformvorschläge. Und da wollte ich im Prinzip fragen, wer sich berufen fühlt, mit mir zusammen da weiterzuarbeiten. Weil ich brauche da mehr Input. Ich habe ja schon eine einigermaßen differenzierte Meinung und von daher könnte es sein, dass ich da ein paar Sachen momentan ausblende. Deswegen möchte ich da, dass da noch ein paar Leute mitarbeiten. Aber jetzt möchte ich erstmal zum ersten Punkt kommen, also die Seite zur Abstimmung für Mehrheitsmeinung der AG zu stellen. Da würde ich gleich mal einhaken. Ich habe ja in Zeile 88 eine Frage gestellt, die bezog sich eigentlich eher auf deine Zeile 82, ob dann deine Wiki-Seite Euro-Krise schon über die Mailingliste zur Diskussion gegangen ist. Nein, das ist noch nicht. Das heißt, du würdest vorschlagen, dass ich das jetzt als allererstes mache. Das würde ich definitiv vorschlagen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute jetzt Lust haben, hier in der Sitzung erstmal 10 Minuten deine Seite zu lesen, um dann darüber abzustimmen, ob wir die zur Abstimmung ins Wiki stellen. Alles klar, wunderbar. Dann seht das als Vorankündigung. Dann gehen wir gleich weiter zur Zeile 85. Diskussion, wer möchte mit mir zusammen weiter erarbeiten, die Geldsystemreformoptionen, um unsere Krisen in den Griff zu bekommen? Ja, da schlage ich doch mal vor, dass wir in Zeile 87 dort einfach mal reinschreiben. Oder 88. Und ab 89 könnt ihr euch da eintragen. Naja, Michael, ich muss dir ja nicht sagen, dass wir dauernd regelmäßig skypen und uns eigentlich die ganze Zeit immer Gedanken darüber machen. Das ist ja eigentlich schon so etwas wie eine Zusammenarbeit. Das ist sicher richtig. Allerdings ist es momentan so, dass ich das ganz gerne auch inhaltlich so ein bisschen pushen würde, dass es auch tatsächlich in diese Wiki-Form gegossen wird. Und momentan haben wir das Pad. Das Pad ist schon mal nicht schlecht, das habe ich in einem ersten Anfall von Begeisterung erarbeitet. Und dann ist viel Feedback reingekommen, auch in 2-3 Phasen. Und jetzt ist das Pad so halb verwaist, mehr oder weniger. Das habe ich jetzt destilliert, habe das, was ich verwerten konnte, ins Wiki reingegossen und möchte jetzt hier zielstrebig weiterarbeiten, dass man das dann tatsächlich auch zur Diskussion stellen kann und als Basis für beispielsweise einen AG-übergreifenden Abend nutzen kann, um sich über diese Problematik im Rahmen der Wirtschaftspiraten Gedanken zu machen. Und hier nochmal ein groß angelegtes, vielleicht auch im dicken Engel präsentierte Diskussion dann zu führen. Also unterstütze ich auf jeden Fall. Würde dir trotzdem empfehlen, den ganzen Tagesordnungspunkt um eine Woche zu verschieben, wenn die Osterferien vorbei sind und wir hier wieder eine normale Teilnehmerzahl haben, dann wirst du bestimmt auch ein fruchtbares Echo ernten. Ich denke, heute wird das nicht viel für dich bringen. Dazu kommt noch wieder meine Anregung. Also erstmal klar, wer will, kann sich jetzt ja hier schon mal eintragen, dann weiß AMT schon mal, wer mitarbeiten möchte. Zusätzlich meine Empfehlung, wie auch schon bei dem vorherigen, schieb's über die Mailingliste, machen da einen neuen Thread auf und sagt eben, worum es geht, und du bittest um Mitarbeit und dass die Leute überhaupt noch erstmal darauf hingewiesen werden. Es gibt ja einige, die nicht hier sind oder keine Zeit haben, vielleicht auch nächste Woche keine Zeit haben, aber trotzdem Interesse haben mitzuarbeiten, und die erreichst du auf jeden Fall über die Mailingliste. Jo, das nehme ich so als Anregung auf und ja, werde das über die beiden Sachen über die Mailingliste jagen, und dann können wir weitergehen. Gut, dann kommen wir zu Top 5. Eine Anfrage noch kurz, Rudi. Kannst du das gleiche als fixen Tagesordnungspunkt 1 für die nächste Woche feststellen? Das können wir machen, ja. Wir verschieben das ja im Prinzip auf nächste Woche, die Diskussion darüber. Das aus Zeile 82 oder aus 85? Nö, 82 wird auf der Mailingliste geklärt, das ist kein Problem, 85. Wobei bei 85, da steht ja jetzt nicht, dass du da einen dicken Engel willst und so weiter. Die Frage in die Runde, bevor wir den Tagesordnungspunkt verlassen: Wie ist denn hier die Einschätzung in der Runde? Wer hält es für sinnvoll, dass wir das in den dicken Engel bringen, das Thema? Erste Frage, und zweite: Wird die Mannschaft des dicken Engels das Thema zulassen? Also die zweite Frage, glaube ich, ist ausreserviert. Also, ob. Ja, stimmt, Bürger. Die Frage an Matthias wäre: Wer ist die Mannschaft vom dicken Engel? Und an Michael: Hast du vor, das zu diskutieren oder drei konkrete Dinge dann vorzuschlagen und dir im dicken Engel dann eine Meinung einzuholen? Also meine Beantwortung ist: Ali Cologne, Kira und Dirk Monopol sind das Team des dicken Engels. Michael? Deine Frage nochmal kurz. Möchtest du allgemein im dicken Engel diskutieren oder hast du drei konkretere Lösungsalternativen da und stellst diese Vorteile und Nachteile vor und holst dir somit ein Meinungsbild ein, oder wie denkst du, soll dieses im dicken Engel laufen? Das ist etwas, worüber ich mir momentan beim Thema dicken Engel noch relativ wenig Gedanken gemacht habe. Ich sehe völlig ein, dass die sehr, sehr was ist das Gegenteil von affin? Unbegeistert gegenüber Geldthemen sind. Insbesondere bei Kira habe ich das mitgekriegt. Gut, wie ich das spielen möchte. Ich glaube, dass es sinnvollerweise darauf hinausläuft, dass man schon zwei, drei differenzierte Komplettlösungen anbietet. Aber die müssen ja im Vorfeld schon mal dann erarbeitet werden. Also, um jetzt ganz konkret auf den Vorschlag einzugehen, der mir momentan recht nahe liegt, ist eine Kombination aus Folgereform und Hankel-Vorschlag. Also die Einführung von parallel von den nationalen und regionalen Währungen. Also nochmal weiter integrativ. Aber ich möchte im Prinzip mal diskutieren, was sind überhaupt die drei Krisen, die vorstehen, schon mit der Mehrheitsmeinung der AG dahinter, deswegen ja auch die Euro-Krise, die Finanzkrise, die Finanz- und Bankenkrisen und die Staatsschuldenkrise, dass wir diese drei sauber auseinander differenzieren und dass wir da eine ordentliche Basis legen für die Diskussion im dicken Engel, dass wir dann die Lösungsansätze bieten und dass wir die dann in ein Meinungsbild reinstellen. Das, glaube ich, ist die schlauste Vorgehensweise für den dicken Engel. Gibt es hier Zuspruch oder Gegenrede? Naja, also Moment. Erst hat sich Stürmberger zu Wort gemeldet. Matthias steht nicht im Pad, der kann sich auch nicht eintragen, weil er im Pad nicht ist. Also ich würde von Diskussionen abraten im dicken Engel, und zwar ganz klar, die Diskussionen, die arten aus, die sind nicht zielführend. Wenn man in den dicken Engel geht, dann sollte eine Mehrheitsmeinung sozusagen der Geldordnung da sein. Wenn diese da ist, müssten es ein oder zwei, Lösungsvarianten sein, wo die Vor- und Nachteile vorgestellt werden von beiden Varianten und um Feedback gegeben wird, gebeten wird. Vorher überhaupt nicht in die Geldordnung reingehen. Der Name ist schon gefallen, und also das tut überhaupt nichts Gutes. Das heißt, Matthias, und Pat für Matthias, poste ich schnell. Oh, danke. war ja bisher nicht Bedarf, sondern man konnte sich immer hier direkt zu Wort melden. Ja, ich erinnere, Michael, an die Geschichte deiner Frage hier in der AG. Hat es bei allen Meinungsbildern immer eine sehr gespaltene AG gegeben. Dann ist das Thema eigentlich über die Projektgruppe ESM und Finanzkrise dann irgendwie ausgelagert worden. Wir haben uns hier nie in der AG letztendlich eine Mehrheitsmeinung hier entwickelt oder erarbeitet, weil die Meinungsbilder immer schon so divergent waren. Insofern, wenn du jetzt hier einen neuen Vorstoß wieder machst, weiß ich nicht, ob der nicht wieder zu einem ähnlichen Ergebnis führen wird, wie es bisher schon in der Projektgruppe Finanzkrise haben wir immerhin halt einen Konsens für die Positionen wenigstens bekommen, die wir dort entwickelt haben. Das ist aber nicht ganz das, was du hier anstrebst. Das sollte jetzt eigentlich nur eine Reflexion zu deinen Bemühungen gewesen sein und nicht eine Beurteilung, ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Paul? Ja, möchte mich jetzt Stimmbürger und auch Matthias anschließen. Also wenn man den dicken Engel und gerade Kira, da dahin geht und so weiter, dann sollte man wissen, was man da tut. Und das ist so eine Art Schlacht, die dann auch geschlagen wird. Und wenn man da eben auch keine Argumente im Hintergrund hat, sprich starkes Meinungsbild oder auch ein Team, was dahinter steht und so weiter, wo man sich auch eventuell darauf beziehen kann oder auch Rückfragen stellen kann, dann könnte das auch ein Schuss ins eigene Tor sein. Also man sollte da sehr vorsichtig sein. Also insofern kann ich da die Hinweise von Matthias und auch Stimmbürger sehr gut verstehen. Also mein Vorschlag wäre nach wie vor, Michael, das in der Projektgruppe Finanzkrise weiter zu konzentrieren und da halt die Werbetrommel rühren. Wir hatten ja vor 2 Wochen, als wir das geschafft hatten, zusammen auch mit der Wahlkampfstrategiekommission, hatten wir ja 60 Leute. Gestern hast du feststellen müssen, wir haben das nicht gemacht, waren 2 Leute da. Also wir kriegen die Leute da schon versammelt, das Interesse ist groß. Dort sollte es nach wie vor angesiedelt bleiben, nach meiner Meinung. Okay, Michael, ich denke mal, du hast jetzt so ein bisschen ein sehr kleines Meinungsbild zwar, aber ein bisschen was an Resonanz bekommen und wirst dir dann dementsprechend sicherlich auch deine Gedanken dazu machen, wie du das weiter zukünftig vorantreiben möchtest. Ich habe volles Verständnis für dein Interesse daran und was du dir so vorstellst, aber du musst ja auch immer im Klaren darüber sein, wenn du dann hier was zur Abstimmung stellst, das kann auch mal schnell nach hinten losgehen. Ja klar, hat AG momentan irgendeine Meinung, beziehungsweise haben wir eine saubere Definition und Auseinanderlegung von Finanzkrise, Bankenkrise, von Staatsschuldenkrise und von Eurokrise. Haben wir das schon sauber definiert, weil sonst wäre das halt ein Vorstoß in die Richtung. Nein, das gibt es noch nicht, jedenfalls nicht bei uns als Mehrheitsmeinung. Und das ist doch schon mal ein vernünftiger Ansatz. Also den finde ich schon mal nicht schlecht. Vielleicht da eine Wiki-Seite. Du hast sie erstmal Eurokrise genannt, ich habe sie mir vorhin durchgelesen. Das, was meiner Meinung nach auf deiner Wiki-Seite steht, hat am Rande mit der Euro-Krise zu tun. Du hast aber viele andere Sachen damit drin. Vielleicht sollte man, meine Empfehlung wäre wirklich dann, diese Definition zu den verschiedenen Krisen, die existieren oder die so benannt werden, dass man das da mal eine vernünftige Übersicht macht. Als Einstiegshilfe, Michael, die 8 Schülerfragen, da geht es genau um eigentlich zwar etwas, wie gesagt, für die Oberstufenschule, 12. und 13. Klasse, aber 4 Wirtschaftsblogger haben sich darum gekümmert, habe das ja auch auf der Mailingliste gepostet. Es lohnt sich, diese 1,5 Stunden mal anzuschauen von den 4, die da Rede und Antwort zu den Schülerfragen gestanden haben. Wie schwierig das ist. Diese Frage, Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, Eurokrise, Währungskrise, ja, was weiß ich, welche Namen dann noch genannt werden können, wie schwer man sich da tut, du hast es ja, ich weiß, dein Hintergrund ist ja die Mindmap, die du auf der Eubicon gebracht hast, du willst diese Komplexität praktisch versuchen aufzulösen, du willst sie hier differenziert darstellen, das ist ein ganz ehrenwerter Ansatz. Aber der ist schon mit einer enormen Schwierigkeit verbunden und da tun sich ganz andere schwer in der Beantwortung dieser Frage. Ja, wie gesagt, ich werde mir meine Gedanken machen und werde das dann über die Mailingliste jagen. Rechnet so morgen oder übermorgen damit. Das finde ich sehr vernünftig. Können wir den Top abschließen? Wegen mir, ja. Okay, dann bist du auch gleich wieder mit dem nächsten dran, Top 5. Genau, ich war vorher unten in der PG, ich weiß nicht, wofür PG steht, aber Bundestagswahlkampf, darum ging es auf jeden Fall. Steinholzheim und noch ein paar andere waren dort anwesend, das ist der einzige, den ich jetzt persönlich kenne. Und es ging darum, die wollen zwei Plakatsprüche von uns. Und zwar wollen sie am besten zum Thema ESM und Euro-Krise. Irgendwas Knackiges, was man auf Plakate raufhauen kann, was man für den Bundestagswahlkampf verwenden kann. Wir können auch mehr Vorschläge bringen. Und es sind 8 Plakate, die letztendlich für den Wahlkampf hier konzipiert werden sollen. Und die Diskussionen gingen unten darum, sind die konzipiert dafür, dass Leute mit dem Auto dran vorbeifahren oder ob Fußgänger dran vorbeigehen oder ob die tatsächlich sich ein bisschen Zeit nehmen, um das Plakat zu lesen oder ob es nur um die Wirkung des Plakats, die Fernwirkung und die Übersichtswirkung des Plakates geht. Das heißt, solche Sachen müssen wir im Prinzip mit berücksichtigen. Ich habe den Vorschlag von, ich habe das zitiert, was Matthias auch schon auf der Eubicon gebracht hat, und zwar, wir wollen eine demokratiekonforme Marktwirtschaft, keine marktkonforme Demokratie. Das ist natürlich für ein Plakat unbrauchbar, das haben die ja auch gesagt, und meinten außerdem auch nur mit dem Anteil, wir fordern eine demokratiekonforme Marktwirtschaft, das geht auch bei den meisten Leuten, an den meisten Leuten vorbei. Und dann ist wiederum die Frage, wen haben wir mit diesen Themen als Zielgruppe? Und da müssten wir uns im Prinzip Gedanken drüber machen, und die wollen am besten am Freitag um 18 Uhr jemanden von uns, der von jetzt hier beschlossen ein Hütchen aufgekriegt hat und der denen unsere 2 knackigen Slogans zum Thema ESM-Euro-Krise präsentiert. Das ist mal die Idee. Michael, gut, da also habe ich mich dann als erstes zu Wort gemeldet im Wortmeldungspad. Du bist immer noch nicht drin, Matthias. Trag mich mal ein. Trag dich doch selber ein. Du hast doch den Link. Und also ich habe hier 2 Probleme bei diesem ganzen Ding. Also Problem Nummer 1 ist übermorgen 18 Uhr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bis übermorgen 18 Uhr irgendwas an Vorschlägen haben, die abgestimmt sind in der AG. Zweitens, wer sollte dahin? Ist auch eine sehr schlechte Uhrzeit, 18 Uhr. Also ich persönlich arbeite da. Das nächste Problem, was ich sehe, ist, es geht um Thema ESM und Eurokrise. Dazu gibt es eine Projektgruppe Finanzkrise, ehemals Projektgruppe ESM. Eigentlich wären die jetzt die Ansprechpartner und nicht wir. Matthias? So, ich habe das Pad gefunden, mich auch eingetragen. Du hast jetzt vorhin gesagt, du hättest unten den Spruch, den du eben vorgetragen hast, gebracht, und der wurde nicht positiv aufgenommen. Ich halte dennoch diesen Spruch für geeignet, muss ich ganz, ganz fest hier sagen. Zumal man ja auch mit der Merkel unterlegen könnte, was die gesagt hat und was wir dann dagegen sagen. Also besser kann es doch in einem Bundestagswahlkampf gar nicht platziert werden. Also ich weiß da gar nicht, was das Problem ist, und Wischer hat Merkel so nicht gesagt. Was hat denn Merkel ganz genau gesagt? Die Aussage selbst ist nicht von ihr, sondern Gabriel hat es aus ihrem Zeug gemacht. Ja, aber... Ja, sie hat es wörtlich so nicht gesagt. Naja, soweit ich mich erinnere, um mich mal kurz dazwischen zu klinken, kam das auch von den Nachdenkseiten, der Begriff marktkonforme Demokratie. Den haben die, glaube ich, als erstes geprägt, und der wurde dann auch dementsprechend weiterverfolgt. Also können wir ja nochmal Recherche machen, dann müssen wir halt nicht die Merkel dann nehmen, aber die Politik, dass die in die Richtung geht, dass sie praktisch die Demokratie marktkonform oder angepasst an die Märkte macht, ist ja unbestreitbar. Insofern ist es auch für jeden Bürger draußen nachvollziehbar. Also ich halte den Spruch nach wie vor für sehr sinnvoll, und ich habe immer wieder gemerkt, wenn wir ihn gebracht haben, dass die Piraten sich hinter diesem Slogan versammeln, Während sie bei vielen anderen Detailantworten dann, was die Eurokrise und Europa angeht, es doch schnell zu Divergenzen kommen kann, zu unterschiedlichen Auffassungen. Und also wir brauchen etwas, wo wir uns gemeinsam hinten dran versammeln können. Und ich würde das, aber ich habe keine Lust, am Freitag dort hinzugehen und wieder mir ein piratiges Mandat schon wieder ein neues zu holen. Ich bin noch beschäftigt mit meinem anderen. Stimmbürger? Ja, ich habe mal in 104 einen Vorschlag rein, den man mitnehmen kann, dann ist wenigstens einer da. Und ja, es ist so, zu drei Viertel wird eher keine Position bezogen, weil das bequemer ist und dann muss man nichts erklären und das betrifft einfach die Finanzpolitik. Und das ist halt leider so, wie auch Thema Stuttgart 21, lieber keine Aussage treffen, dann kommt man nichts rein, aber dann ist man in dem Moment nicht wählbar. Für diejenigen, die wollen, dass man das eine oder das andere in diese Richtung machen möchte und wir haben ja viele Dinge im Grundsatzprogramm, wo man da anwenden könnte, aber da traut man sich nicht so wirklich ran. Und Kernthema ist halt Kernthema und die Wirtschaft und Finanzen, das ist halt kein Kernthema, das ist halt ein Problem. Dani? Ja, auf jeden Fall mitnehmen, irgendwen hinschicken, ein paar Sprüche da abliefern. Es kommt ja danach eh noch eine Abstimmung über diese Sprüche, aber da soll ja zumindest die Auswahl da sein, dass auch ein aggressiveres, kritischeres Plakat vielleicht durchkommt. Also zum Beispiel sowas gegen Bankenrettung, gegen Agenda-Politik, das ist ja alles mit unserem Programm wunderbar vereinbar. Ja, ich frage mich aber, was hat das jetzt mit unserer AG zu tun? Das sind sicherlich alles Sachen, die ich unterschreiben würde, aber warum soll das jetzt aus unserer AG kommen? Also Agenda-Politik ist mehr Bereich AG Sozialpolitik oder wie heißt sie? Oder egal, Soziales auf jeden Fall. Bankenrettung beschäftigen wir uns eigentlich auch bis jetzt noch nicht mit, jedenfalls nicht als Kernthema der AG. Ja, und dann eben wieder mal eine Frage zum Thema ESM und Eurokrise. Ich meine, wir reden gerade oder haben gerade im Top davor drüber gesprochen, dass wir die Eurokrise definieren wollen. Wenn wir noch nicht mal eine Definition haben, wie sollen wir denn da einen Wahlspruch dafür rausbringen? Ich glaube, das grundsätzliche Problem, das die unten haben, ist, sie brauchen jetzt Vorschläge, die sie dann später mit der Basis abklären. Das heißt, die wollen jetzt erstmal eine Sammlung haben und wenn wir da ein paar gute bringen, dann haben wir eine Chance, dass unsere Slogans aufkommen. Das geht natürlich davon aus, dass wir jetzt ein paar knackige erarbeiten. Wenn das hinhaut, in einer kurzen Zeit, irgendwie bis Freitag, wenn es nicht hinhaut, ist es eine vertane Chance. So sehe ich es. Da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Was ist mit der Mailingliste? Kann sich da nicht mal den Hut aufsetzen und sagen, hier, das und das ist geplant. Kriegt man bis, wie jeder, der in das Pad XY bis Freitag 16 Uhr was reinschreibt, das wird mit übernommen als Vorschläge, was dann wer auch immer dort an dem Freitag um 18 Uhr vortragen soll. Also wir werden hier so kurzfristig keine abgestimmte AG-Meinung bekommen. Also das werden dann Einzelmeinungen sein, die dort von irgendjemand oder Einzelvorschläge sein, von Plakatsprüchen. Und wir könnten das dann gemeinsam als AG einreichen dort in der Projektgruppe Bundestagswahlkampf. Richtig. Ich glaube nicht, dass wir das anders als über ein piratiges Mandat jetzt in der Zwischenzeit bis Freitag geregelt kriegen. Aber man kann das natürlich über eine Mailingliste raufhauen, soll ich mir dann nochmal den Hut aufsetzen. Wisst ihr, was das eigentlich, mir kommt jetzt nochmal ein Gedanke, ich habe die letzten zwei Tage nochmal das Euroland wird abgebrannt von dem Lukas Zeise, das Buch gelesen. Und da ist mir gestern in einem Kapitel nochmal ein ganz prägnanter Satz irgendwie in Erinnerung, hat gesagt, die Europäische Währungsunion wird deswegen scheitern, weil sie als ein neoliberales Projekt definiert wurde, die Währungsunion. Sie ist neoliberal definiert, nämlich die Märkte kontrollieren die Staaten, die Zinsspreads sind erwünscht, also ein Wettbewerb zwischen den Nationen und auch zwischen den Kapitalnachfragern ist gewünscht Und genau dieser Widerspruch fliegt uns jetzt um die Ohren. Die Südländer haben darauf gehofft, dass sie praktisch günstiger sich refinanzieren können, und die Nordländer, die haben halt den Binnenmarkt und die Exportchancen sich gewünscht. Das jeweilige Kapital in den jeweiligen Nationalstaaten. Und erst wenn die Währungsunion nicht mehr neoliberal definiert ist, also mit dem Staatsfinanzierungsverbot, mit dem 123 und eine größere Integration gemacht wird und es eigentlich nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein politisches gemeinsames Projekt ist, erst dann hätte sie überhaupt eine Überlebenschance. Aber wenn die Eliten dieses neoliberale Konstrukt der Währungsunion beibehalten, dann kann es eigentlich nur schiefgehen. Und insofern, wenn das herausgestellt werden könnte in einem guten Plakat, da würde ich dahinter stehen, da würde ich versuchen mitzuarbeiten. Das ist so der Kern, aber wie man das auf einen prägnanten Spruch runter reduzieren kann, da müssen wir halt ein bisschen nachdenken. Okay, also ich wiederhole nochmal meinen Vorschlag von gerade eben. Michael, wenn du das machst, wäre toll. Dann bekommst du dieses Mandat von uns, noch einmal ein Pad anzulegen mit Vorschlägen von Sprüchen und auf der Mailingliste das zu verbreiten, und dass jeder sich dort bitte eintragen kann. Und wenn du Zeit hast und am Freitag da hingehen könntest, dann könntest du hier, das kommt hier aus unserer AG, ist zwar sehr kurzfristig, aber das sind unsere Vorschläge. Ja, vielleicht haben wir Glück und irgendwas taucht davon auf nachher. Genau aus diesem Grund habe ich geschrieben, mit verliehenem Hut, in Klammern dahinter, nicht ich. Also ich bin da beim Abendessen eingeladen, ich bin den ganzen Abend nicht da. Das ist mal Koordinatoren in der AG Steuerpolitik, nur ganz kurz um 20 Uhr da, um da kurz Hallo zu sagen und zu sagen, dass ich keine Zeit habe. Also von daher jemand anders hingehen. Also wenn wir das über das Pad machen und über die Medienliste, dann kommen da sowieso 30 Vorschläge bei raus, und da kann man denen auch einfach nur den Link geben und sagen, hier sind unsere Vorschläge. Bleistiftsweise, ja. Möchte noch jemand irgendwas dazu sagen, oder wollen wir das so machen, dass Michael wenigstens dann das Pad aufmacht und das über die Medienliste schickt? Ich formuliere es mal anders. Hat jemand was dagegen, dass wir das so machen, dass Michael ein Pad eröffnet und über die Mailingliste auffordert, dort Sprüche zu formulieren? Und anschließend wird der Projektgruppe Bundestagswahlkampf der Link zu diesem Pad geschickt mit den Vorschlägen aus der AG Geldordnung. Nicht von der AG, sondern aus der AG Geldordnung. Hat jemand etwas dagegen? Dann machen wir das so. Bitte die Vorschläge, die jetzt schon im Pad sind, übernehmen und dann statt der Vorschläge, die jetzt im Pad stehen, beziehungsweise darunter zur Dokumentation, dann den Link zu dem Pad. Wäre ganz lieb. Wir machen kein Pad, wir machen eine Wiki-Seite. Die kann ja auch jeder editieren, oder? Pad ist besser. Pad ist besser. Ja, denke ich auch. Okay. Es sollte halt zugänglich sein. Jupp. Ja, und dokumentiert. Musst du halt nur freischalten, dann dementsprechend öffentlich machen. Und vielleicht sollte man noch als Vorschlag, weil es ja nun aus der AG ist, dass dann doch bitte die, weiß nicht, ob man da die Wiki-Namen noch dazu schreibt oder so, weil sonst könnte, wenn es ein öffentliches Pad ist, kann ja jeder irgendeinen Scheiß da reinschreiben, und das kann dann, macht dann ja keinen Sinn, wenn das dann als Vorschlag aus der AG kommt, oder? Also quasi, dass es nicht öffentlich geschaltet ist, oder wie? Ja, oder vielleicht auch der Vorschlag mit dem Wiki, weil da ist jederzeit nachvollziehbar, wer was geschrieben hat. Und dann kann man auch nachvollziehen, ob es ein AG-Mitglied ist oder nicht. Ansonsten neutrales Pad. Ja, wie gesagt, das Problem ist natürlich, dann schreibt da irgendeiner rein, löst die Euro-Krise, ich übertreibe es jetzt mal mit Absicht, löst die Euro-Krise dadurch, dass wir Ausländer rausschicken. Ihr wisst, was ich meine, ja? Ja. Und dadurch, wenn es auf einer Wiki ist, Axel, wir haben dich nicht gehört, also irgendwie geht dein Mikro gar nicht. Wenn man es dann über eine Wiki-Seite macht, kann man halt jederzeit nachvollziehen, welcher User was eingetragen hat, und könnte rausfiltern, wenn es kein AG-Mitglied ist. So, jetzt ist besser? Ja. Ich komme zu einem Wahlkampfstand zu der Piraten, stelle mich auf dumm, die kennen mich hier dann nicht in Augsburg oder in München, und stelle die ganz einfache Frage: Euro-Krise. Ich sehe hier was, wunderbar, schöner Slogan. Was ist denn eigentlich die Euro-Krise? Gibt es darauf und einigermaßen kurze Antworten. Weil ich sag mal, alle reden von Eurokrise, ich lese in Zeitungen, in Artikeln, Eurokrise, Eurokrise, Eurokrise. Aber wenn man dann mal genauer nachgucken will, ja, was genau ist denn jetzt die Eurokrise? Kann das irgendeiner mal benennen? Nur so als Hinweis, wie man, welche Frage der ein oder andere tatsächlich mal stellen kann. Und auf die Frage, was ist denn eigentlich die Eurokrise? Ich meine, die sollte man beantworten können. Das ist genau das Thema, was ich hier gerade definieren will, wofür ich die Wiki-Seite erstelle, die ich jetzt über die Mailingliste zur Abstimmung stellen möchte, damit genau diese Frage endlich mal geklärt wird. Denn das, was, ich glaube, Matthias gerade angebracht hat, aufgesetzt als, wie so schön, neoliberales, mit neoliberalen Gedankengut, und das wird zu einem Ergebnis führen, von dem ich behaupte, das ist gewünscht. Wenn wir das verändern, und darüber haben wir ja schon Diskussionen gehabt, wie man Handelsbilanzdefizite hineinkriegt, wie man hier so einen Staatenfinanzausgleich hinbringt, das ist ja alles nicht neoliberal. Ne? Das ist ja alles etwas, wo man dann am Ende sagt, ja, was genau war denn eigentlich die Eurokrise? Und dazu muss man das vorher eigentlich wissen. Das Pad ist gut. Ich hoffe, dass da ein bisschen was vor. Ich habe drei Sachen waren es insgesamt. Die dritten kann ich mir immer nicht merken. Okay, jetzt ging es eigentlich nur noch darum, machen wir es über Wiki oder Pad. Also ich schlage nochmal vor, dass Wiki schlauer wäre, damit man jederzeit nachvollziehen kann, oder wer dann den Satz geschrieben hat und man auch, bevor man es rausschickt an die Projektgruppe Bundestagswahlkampf, dass man dann die wieder rauslöschen könnte, die eben kein AG-Mitglied sind. Ich erstelle beides und die Leute am Freitag gucken sich dann, welche von den beiden Versionen schlauer ist. Den Wiki auf und das stelle ich im Moment. Nee, das ist schlecht. Beides ist schlecht. Weil du wirst dann unterschiedliche Ergebnisse haben da. Und wieder mein Einwand, es können Leute, die gar nicht AG-Mitglied sind, irgendwelche Vorschläge machen. Und es soll ja aus der AG kommen. Dann musst du die Leute verpflichten, dass sie die Wiki-Seite hernehmen und nicht das Pad, das zum Diskutieren und zum Erarbeiten der Vorschläge dient. Ist das ein Plan? Machen wir halt kein Pad, verbreitest du auch über die Mailingliste halt eine Wiki-Seite, die kann ja irgendwann kann ich wieder löschen lassen, die ist ja dann, die braucht auch nicht irgendwie private Meinung oder Meinung der AG oder sowas werden, sondern es soll einfach nur eine Wiki-Seite sein, wo man sich eintragen kann mit Vorschlägen für Sprüche, Plakatsprüche, und diesen Link geben wir dann der Projektgruppe. Hat jemand was dagegen, dass wir das so machen? Dann machen wir das so. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Top 6 Wahlprogramm Wirtschaftspiraten. Von wem ist das eingestellt? Von mir. Bitte. Ja, wir haben ja jetzt die Ergebnisse aus der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm und wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, dann wird man sehen, oh, da sind ganz viele Sachen, die sind widersprüchlich oder doppelt oder teilweise auch nicht so ganz mit dem Grundsatzprogramm vereinbar und deswegen wird jetzt zusätzlich noch ein alternativer Vorschlag zum Wahlprogramm durch unterschiedliche AG-Vertretungen erarbeitet. Und zu dem Zweck haben wir jetzt am Freitag, wollen wir in der KOKO-Sitzung und nochmal vor der KOKO-Sitzung speziell für die Wirtschaftsanträge nochmal über die Anträge rüberschauen und schauen, wo sind denn so solche Widersprüche und was wäre denn jetzt die Anträge, die da drin sind, welche wir direkt ins Wahlprogramm schicken würden. Und ja, am Freitag ist dann der Termin dafür ab 19 Uhr im Raum der Wirtschaftspiraten. Das heißt, und dazu wollte ich euch herzlich einladen. Okay, das wollte ich gerade fragen. Das ist also einfach nur eine Information, dass es dort dann stattfindet und du bittest darum, dass so viele wie möglich von uns kommen, ja? Richtig. Gibt's Fragen dazu? Also nochmal kurz anpreisen. Inwiefern anpreisen? Ich habe doch jetzt eigentlich alles gesagt, oder? Ja, ich war gerade beim Erstellen von der Wiki-Seite, deswegen, wenn du es nochmal kurz wiederholen könntest, wäre cool. Hör dir die Aufzeichnung an, du hast es doch vorhin schon mitgehört, dass am Freitag Sitzung bei den Wirtschaftspiraten ist. Okay. Also, Info ist angekommen. Freitag, 19 Uhr Sitzung im Raum Wirtschaftspiraten. Vielleicht hat ja einer von uns Lust, das Ganze nochmal über die Mailingliste zu schicken, damit dann da so viel wie möglich von uns kommen. Also die Wiki-Seite steht, ist auch verlinkt. Ich bitte alle, das dann auch die Wiki zu posten. Nach den Vorgaben, die ich da habe, gibt es da Gegenrede dazu? Nee, das passt schon. Gut, dann schicke ich das so über die Mailingliste. Zu Top 6 habe ich in Zeile 138, 141 eingefügt. Schiebst du das über unsere Liste? Du hast jetzt den Hut auf, Stimmbürger. Nee, Danny hat den Hut auf. Das ist sein Top. Gerne weitergegeben, bitteschön. Ja, also, ich glaube, Danny ist gar nicht auf unserer Mailingliste, glaube ich. Ich auch nicht. Ich mach das nachher. Bist ein Schatz, Rudi. Dann kommen wir zu Top 7, Bitcoin, dann bist du wieder dran. Ja, also ich hatte mit dem Herrn Fischer Rücksprache gehalten und wir haben uns da auf den Donnerstag, den 11.04. um 20 Uhr für diesen ersten Infoabend zum Bitcoin geeinigt. Ich denke, Konferenzraum 1, ansonsten haben wir ja keine Podiumstrukturen mehr. Und ja, dazu wollte ich herzlich einladen und auch noch darum bitten, dass wir vielleicht auf der Wiki-Seite oder am besten vielleicht sogar mit einem Blogpost, wenn sich da jemand berufen fühlt, da auf diesen Event hinweisen und dazu einladen, weil wenn wir da eine feste Adresse haben, auf die wir verweisen können, können wir auch in der Woche nochmal ein bisschen Werbung machen. Ja, Wiki-Seite kann ich gerne übernehmen, ist kein Problem. Hast du den Raum 1 schon reserviert? Noch nicht, das müsste ich dann jetzt machen. Ich habe nämlich gerade erstmal geschaut, dass wir haben nämlich überhaupt nirgendwo mehr andere Strukturen, ne? Nee, wir machen das jetzt immer über diese Räume da und die kann man ja reservieren im Wiki. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Oh, ich guck gleich mal, ob ich das, da den Link nochmal finde. Also das übers Wiki, wie gesagt, kann ich gerne machen, dass ich das bei uns auf der Startseite mit verlinke, so wie ich das immer mache. Und im Blog ist ja, wie gesagt, Ansprechpartner Nummer 1 immer der Cosmic, wobei ich auch schon mitbekommen habe, dass er genervt ist, dass kaum einer noch mitarbeitet dort. Vielleicht kann Cosmic ja mal seine Mitschreiber in Anführungszeichen mal anmailen und fragen, ob da jemand sich berufen fühlt, da mal kurz einen Text zu verfassen. Darf ich kurz was zu sagen? Aber natürlich. Also ich wäre ja schon dankbar, wenn ich einfach nur fertige Texte kriegen würde. Ich würde die sogar einstellen, wenn sich die Leute die Arbeit nicht machen wollen. Aber ja, das ist halt das Problem, es kommt halt nichts. Also ich würde diese administrative Arbeit gern machen, aber ich kann nicht jeden Inhalt irgendwie selber erstellen. Das ist einfach too much. Habt ihr mich gehört? Ja, das war ein stiller Hilferuf. Ja. Ja, prinzipiell hatte ich auch angedacht, ein paar Sachen zu schreiben und auf dem Blog zu tun. Ich schick's dir dann einfach, sobald das publikationsfähig ist, oder Cosmic? Ja, gerne. Also du, was Eigenes oder jetzt zu der Bitcoin-Sache? Nicht zur Bitcoin-Sache, nein, zu Bitcoin bin ich noch nicht kompetent. Aber Cosmic hat dir grundsätzlich gefragt, Leute, die jetzt für den Blog Artikel mitschreiben. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das war von Cosmic schon die generelle Anfrage, ja. Aber jetzt geht es natürlich, Dani, darum, dass dort ein Hinweis kommt zu uns, zu dieser Podiumsdiskussion. Ja, aber dann solltest du ja, wenn du das sowieso organisierst, am besten auch so ein bisschen einen Werbetext in Form von zwei, drei Absätzen schreiben und dann Cosmic geben, sodass der das mit anpreisen kann. Dann funktioniert das mit dem Blog auch. Darauf habe ich gewartet. Also, genauso sehe ich das nämlich auch. Danny, schreib doch das, was du dir vorstellst als Ankündigung, schick eine Mail an Cosmic und der baut das dann im Blog ein. Ah, oh, es ist so viel alles. Ah, okay. Hey, du willst, dass da Leute kommen. Wie wird das organisiert? Also, wie soll das ablaufen? Soll der da einfach was erzählen oder soll da eine Diskussion stattfinden? Also bisher hatte ich so geplant, dass wir da mit zwei Moderatoren hingehen. Er zuerst ein bisschen was erzählt, Der hat da so einen recht schönen Vortrag schon mal gemacht gehabt. Der ist auch, glaube ich, in dem Patch schon vom Stimmbürger verlinkt worden. Da kann er ein bisschen was von erzählen. Und dann können wir halt erstmal über die Moderatoren und dann zwischendurch auch mit Einzelfragen und dann später in einer offenen Diskussion halt Fragen stellen und uns weitergehend zu dem Thema informieren, während der Bitcoin bei 120 Euro steht. Supi, dann bräuchten wir noch den Pad-Link auch für die Fragen oder so und dann läuft's halt. Richtig. Deswegen, es fehlt halt nur noch ein zweiter Moderator. Ich würde das ungern selber machen. Ich bin nächsten Donnerstag nicht verfügbar, sonst würde ich mich prinzipiell anbieten, aber das geht nicht. Ja, ich schaue mich dann noch ein bisschen um, ob ich da noch irgendwen finde. Hat sich Piratus gemeldet? Der Piratus sagt, er hat zu wenig Ahnung davon. Zabot? Der ist prinzipiell schon mal dabei. Wischer, das ist nicht an mich adressiert, oder? Nee, an Danny. Wäre schön, wenn du den Pad-Link denn da noch mit reinmachen könntest, dass wir den haben. Weil ich kenne das Pad jetzt nicht. Ja, aber das wär's dann. Okay, sind wir mit dem Top durch. Ich schreibe gerade hier im Wiki die Raumreservierung rein. Dann sind wir mit dem Top durch und kommen zum Top Sonstiges. Der Top Sonstiges war von Stimmbürger. Ja, ich brauche dann die Mitglieder-IDs, also die Mitgliedsnummer bei der Piratenpartei oder die E-Mail-Adresse, die ihr in der Verwaltungsportal habt, könnt ihr in diesen Anträgen selber reinstellen oder in Zeile 158 direkt der Antragskommission schicken, dass diese Anträge dann den Geprüft-Status bekommen. Wischer ist da, ist sehr gut. Bitte trag dich in 163 unbedingt ein. Keine Finanzspekulation mit Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffe. Da hätte ich dich dann drin. Die Reihenfolge sortiere ich dann noch. Also dann, ach, was waren das noch? Ja, digitale Netzwerke ins Grundgesetz ist einer von mir, ist in Bochum nicht drangekommen. Die steuerliche Gleichstellung der Kapitaleinkünfte zu anderen Einkommensarten, da bitte ich Rudi unbedingt, sich einzutragen in diesen Antrag. Da schmeiß ich einfach den Mario Draghi raus, wenn du dich selber einträgst. Und von der Projektgruppe ESM haben wir noch auch zwei, Europas Schulden- und Guthabenkrise wirksam lösen. Das ist die Bankenrekapitalisierung und der hat ziemlich gut abgeschnitten, ist in der INI drin. Übrigens der N163 Finanzspekulation auf Nahrungsmittel ist drin und digitale Netzwerke ist in der INI drin. Die steuerliche Gleichstellung ist auch drin, alle über 75% und die Bankenrekapitalisierung weiß ich jetzt nicht mehr, wie viel Prozent er hat, aber der ist auch drin. Schulden- und Guthabenkrise wirksam lösen, der weiß ich jetzt nicht, ob der drin ist, aber dieser ist dann eher, nee, der ist nicht drin. Diese ist eher dann als Lernantrag für diejenigen, die das Antragsbuch durchgehen, zu verstehen. Und es müssen halt 5 sein. Ich habe 7 jetzt mal eingetragen, auch wenn schon 5 drinstehen. Bitte einen 6. und einen 7. dann auch eintragen. Man kann da eintragen 20 Stück oder so. Gibt's Fragen zu dem Top? Gut, anscheinend nicht. Wenn sonst hat die sonst noch irgendjemand was unter Sonstiges zu sagen? Nur ganz kurz, ich würde aus unserem Orga-To-Do-Pad den ersten Punkt Grillfest von Tommy rauslöschen, weil es stattgefunden hat. Ja, mach das bitte. Und im Mumble-Chat hat jemand gefragt, wenn man sich eintragen kann als Nicht-Pirat, das geht natürlich, indem man Mitglied wird. Ja, das war gut. Okay. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich schließe die Sitzung um 21.31 Uhr und beende auch gleich die Aufnahme und danach ist freies Sprechen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.